Abschnitt 72 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Jom Hakipur. Unsere Seelen sind geknechtet, auf der Stirne brennt die Schande. Herr, dein Fluch hat uns geächtet, hart hat deine Faust gerechtet, wir sind fremd im Vaterlande. Feier aller Feiertage, die Versöhnung ist erschienen. Herr, vernimm doch meine Klage, rette uns vor schwerer Plage, alle Sünden will ich sühnen. Und sein Sterbehemde wehte, und der Rabbi hob die Hände, und er neigt sich im Gebete, seine greise Stimme flehte, dass Jehova Gnade sende. Vom geschnitzten Altarschreine nahm er graue Thora-Bände, und im trüben Kerzenscheine reichte er sie der Gemeinde, dass sie Trost im Glauben fände. Als sie Gottes Name nannten, feierlich im Chorgesange, sich gen Ost in Demut wandten, flackernd rings die Kerzen brannten, ward es Licht im Tempelgange. Und in weißem Betgewande, kramzerquält im Angesichte, um die Handgelenke Bande, stand in weißem Betgewande, zag und stumm ein Mann im Lichte. Und er hob die schmalen Hände, blutig von der Fessel Frone, und er sprach, mir Vater sende, neue, rote Qualenbrände. Ende von Jom Hakipur.